vom Leid dieser Welt geschlagen, im Leiden von Gott getragen. Sind wir seine treue Schar, ist der Herr im Wort uns nah, im Wort uns nah. Wir geben der Welt ein Zeichen, dem Nächsten die Hand zu reichen. Wollen Freund und Bruder sein, lassen ihn nicht mehr allein, nicht mehr allein. So haben wir uns gefunden, in Liebe sind wir verbunden. Wollen die Last der Schwachen tragen, lass, o Herr, uns nicht verzagen, nicht sagen. Es komme, was kommt.